Nun aginta 6. Doctrina et litera. Otium. Oti. Freizeit. Aber auch die wissenschaftliche Betätigung. Otiosus. Tiosa, Tioso, wissenschaftlich tätig. Literae, Literarum, die Literatur, die Wissenschaften, Pluralwort, the Literature. Literatus, literata, literatum, wissenschaftlich gebildet, ebenso literis eruditus, literis eruditus, eruditus, literis eruditus, doctrina. Doctrina, die Bildung, die Gelehrsamkeit. The Doctrine. Die Lehrmeinung, die Wissenschaften. Scientia, Scientiae. Die Wissenschaft. Kenntnis. Science. Studium. Studi. Mit kurzen Vokalen. Wissenschaftliche Beschäftigung. Studium. Studi. To study. The study. Das Studium. Studium Philosophiae. Beschäftigung mit der Philosophie. Studium der Philosophie. Studiosus. Studiosa. Studiosum. Wissbegierig. Studierend. Studious. In studio literarum versari. Sich dem Studium der Wissenschaft zuwenden. In studium literarum in cumbre. Sich in die Wissenschaft stürzen. Cultus. Cultus. Maskulin. Die Bildung. Allgemein. Ebenso Kultura, Kulturei. Ingenium, ex colere. Ingenium colere, ingenium ex colere. Den Geist bilden. Disciplina, Disciplina. Die Einzelwissenschaft. The Discipline. Disciplina liberalis artis ingenuae. Die angeborenen Arten der freien Künste. Liberalis. Liberale. Frei. Grammatica. Grammatica. Aus dem Griechischen. Sprachlehre. Grammatik. Eloquentia. Eloquentia. Beredsamkeit. Eloquence. Rhetorica. Rhetorikai. Griechisch. Die Redekunst, Stilkunst, die Rhetorik. Dialektika. Dialektikai. Disputier- und Denkkunst, Logik, Dialektik, Arithmetika, Arithmetika, die Rechenkunst, Geometrie, Geometrie. Geometrie, Geometrie, Raummesskunst, Mathematiker, Mathematiker, Mathematik, Musiker, Musiker, Tonkunst, die Musik, Astronomie, Astronomie. Die Sternkunde, die Astronomie. Physiker, Physikorum, die Physik. Historia. Historie, die Geschichte, die Geschichtsschreibung. Ris gestae Romanorum. Die römische Geschichte, die durchgeführten Taten der Römer. Memoria rerum Romanarum. Die römische Geschichte als Überlieferung. Die Erinnerung der römischen Taten. Geographie. Geographie. Geographie. Die Erdbeschreibung, die Geographie. Terrarum descriptio. Beschreibung der Länder. Erdbeschreibung. Philosophie. Philosophie. Philosophie. Die Lebensweisheit. Die Philosophie. Philosophie. Philosophie. Philosophia naturalis. Philosophia naturalis. Naturwissenschaft. Philosophus, Philosophi, Philosophy. Philosophus. Philosophy. Lebensweiser, Gelehrter. Gymnasium, Gymnasium, Gymnasii. Die Lehrstätte der Philosophen. Sportplatz, anfangs. Anfangs der Sportplatz, dann die Lehrstätte der Philosophen. Gymnasium, Gymnastik, Gymnasium.